»Einverstanden«, sagte ich. Er wollte Mitte Juli anfangen und auch damit war ich einverstanden. Er bat mich um meine Telefonnummer und ich gab sie ihm mit dem Hinweis, dass es sich um den Anschluss des Flurtelefons in meiner Pension handle. Er fragte, ob ich eine Freundin hätte. »Nein«, sagte ich. Er trug keinen Ehering. Bedienstete habe ich nie zu Gesicht bekommen. Sobald ich in das kleine Gästehaus gezogen war, bereitete ich mir meine Mahlzeiten selbst zu oder ging zum Essen in eines der Lokale in der Stadt. Keine Ahnung, wer für ihn kochte. Ergin hatte etwas Zeitloses an sich, als hätte er weder Vergangenheit noch Zukunft. Er lebte in der Gegenwart, hatte aber keine rechte Präsenz. Er rauchte, aber ich sah ihn nie trinken. Er hatte nichts außer seiner Obsession für Träume. »Sie wollen über die Mauer des Schlafes rüber, stimmt's?« sagte ich im Gehen. Das brachte ihn zum Lachen. »Nein, ich will drunter durch.« Am 1. Juli rief er an und erinnerte mich an meine zweiwöchige Kündigungsfrist, was ich sofort beherzigte. Wie erwartet machte Mrs. Frobisher keine Anstalten, kulanterweise auf die restlichen 2 Wochen Arbeit zu verzichten oder wenigstens teilweise zu erlassen. Ich war das beste Pferd im Stall und sie wollte mich behalten, solange es nur ging. Am 8. Juli rief er an und sagte, dass ich in sein Gästehaus ziehen soll, sobald ich am 14. Feierabend hatte. Da ich in einer Pension wohnte, wären meine Habseligkeiten wohl überschaubar, sagte er, womit er richtig lag. Und dann sagte er noch, dass er schon jetzt eine kleine Aufgabe für mich hätte. Die letzte Person, mit der ich bei Tempo sprach, war Pearson. Ich sagte, er sei ein Arschloch, worauf er keine Antwort hatte. Vielleicht stimmte er dieser Einschätzung ja zu. Vielleicht hatte er auch Angst, dass ich ihm eine verpassen könnte, keine Ahnung. Als ich hinten beim Gästehaus ankam, steckte ein Schlüssel im Schloss, an dem ein Ring mit 2 weiteren Schlüsseln hing. 4 Zimmer, sauber und wärmer als im Haupthaus. Wahrscheinlich, weil das Gästehaus aus einer Zeit nach Erfindung der Gebäudeisolierung stammte. Für den Kamin im Wohnzimmer war unter einer Plane hinter dem Haus eine ordentliche Menge gut abgelagertes Feuerholz gestapelt. Offenes Feuer mochte ich schon immer. Ich machte mir nicht die Mühe, zum Haupthaus hinüberzugehen. Sobald Ergin meinen Wagen sehen würde, wüsste er ja, dass ich da bin. In der Nähe der Einbauküche war eine Gegensprechanlage angebracht, daneben stand ein Faxgerät. Was das war, wusste ich, weil mir in Vietnam in diversen Hauptquartieren welche begegnet waren, aber noch nie eines in Privatbesitz. Auf dem Küchentisch lag eine Art Fotoalbum, auf dem ein Notizzettel klebte. Darauf stand, prägen Sie sich diese Personen gut ein, machen Sie sich Notizen. Ich blätterte das Album durch, ohne mir Notizen zu machen. Ich habe ein gutes Gedächtnis. Es waren 12 Seiten, auf jeder war eine Fotografie unter Zellophan oder vielleicht auch Glimmerfolie. 2 waren Führerscheinfotos und 2 waren professionelle Porträts. Insgesamt waren es 6 Frauen und 6 Männer unterschiedlichen Alters, der jüngste noch ein richtiger Jungspund. Unter jedem Bild waren jeweils Name und Beruf aufgeführt, 2 College-Studenten, 2 Lehrer, offenbar hatten die Sommerferien, 1 Rentner. Die übrigen waren das, was die Leute, die keine einfachen Arbeiter sind, als einfache Arbeiter bezeichnen, Kellnerin, Verkäufer, eine Schreinerin und ein Fernfahrer. Im Kühlschrank waren Eier und Speck. Ich briet mir 4 Eier im Fett des Specks und aß alles auf der kleinen Terrasse mit Blick auf den See. Als die Sonne in der Lücke zwischen Mount Washington und Mount Jefferson stand und ihr goldenes Licht über das Wasser warf, ging ich hinein und bald darauf ins Bett. In jener Nacht schlief ich so gut wie seit 4 Jahren nicht. 10 Stunden gedankenloses, bilderloses Dunkel. So muss es sein, wenn man tot ist.